Deutschlandradio Berlin. Wortspiel. Aus unserer Reihe vor 50 Jahren, jetzt eine RIAS-Produktion aus dem Jahr 1954. Drachenkind, dein Vater spinnt, von Kurt Kusenberg. Geboren wurde der Schriftsteller und Kunsthistoriker mit dem Pseudonym Hans Ohl 1904 in Göteborg. Er wuchs in Lissabon auf, studierte in München, Berlin und Freiburg, arbeitete als Kunstkritiker bei der Vossischen Zeitung und bei der Weltkunst. Später, nach dem Krieg, war er unter anderem als Lektor beim Rowohlt Verlag tätig, aber auch als freier Schriftsteller, Essayist, Journalist. Besonders beliebt waren Kurt Kusenbergs eigenwillig, fantasievoll und charmant erzählte Geschichten, voller skurriler Einfälle. Sie verleiteten sogar den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki zu Lobeshymnen. Vor 50 Jahren, im März 1954, unter dem Titel »Bürger im Zwielicht«, veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung eine zeitgenössische Betrachtung von Kurt Kusenberg. Daraus zitiert: »Der Bürger von heute hat viel erlebt. Er ist dem Tod von der Schippe gehüpft. Öfters. Er ist viel herumgekommen, geografisch und weltanschaulich. Er ist listig geworden, er kann, wenn es sein muss, blitzschnell umschalten. Vom Bürgerstand auf den Widerstand, vom Handel auf den Schwarzhandel, vom Sozialen zum Asozialen und zurück. Er hat Besitz und er hat keinen, denn der Fiskus duldet es ja nicht. Er ist sein eigener Angestellter, sein eigener Spesenmacher und der Volkswagen oder Mercedes, den er fährt, gehört beileibe nicht ihm, sondern der Firma. Wem aber gehört die Firma?« Kurt Kusenberg starb 1983 in Hamburg. Jetzt sein Hörspiel aus dem Jahr 1954. Drachenkind, dein Vater spinnt. Vor etwa 25 Jahren befassten sich viele Zeitungen mit dem Fall Josef Bogner. Mit jenem Bauern, der behauptete, er sei einem leibhaftigen Drachen begegnet. Die Sache geriet dann bald wieder in Vergessenheit, zumal ein Jahr später politische Ereignisse von sich reden machten. Was eigentlich geschehen war, hat sich nie recht ergründen lassen. Auch ich bin nicht dahinter gekommen, obwohl ich die Vorgänge ganz aus der Nähe miterlebt habe. Ich war nämlich damals Lehrer in dem Dorf, wo Josef Bogner lebte, und sein Sohn, ein netter, etwas verträumter Junge von 12 Jahren, ging bei mir zur Schule. Und nicht nur das, Bogner vertraute mir. Er hat mich in vielen Gesprächen über die merkwürdigen Ereignisse unterrichtet. Ich hatte also reichlich Gelegenheit, herumzuhorchen, zusammenzutragen und zu kombinieren. Doch es half mir nichts. Es gab keine Augenzeugen, nur Ohrenzeugen. Der Einzige, der etwas gesehen haben wollte, war Josef Bogner. Und um die Frage, ob er wirklich etwas gesehen hatte, ging es ja gerade. Es ging um dieses Etwas. Die größte Schwierigkeit, den Dingen auf den Grund zu kommen, bereitete mir der Charakter Josef Bogners. Wäre er ein Angeber gewesen, ein Spaßvogel, ein Wirtshausheld oder auch nur ein Mann mit Fantasie, so hätte ich mir gesagt, der führt uns alle an der Nase herum. Jeder hätte sich das gesagt. Und der Fall wäre über das kleine Dorf nicht hinausgedrungen. Aber Josef Bogner war nichts von alledem. Er war in sich gekehrt, wortkarg, ein ganz und gar vernünftiger, fleißiger, praktischer Mann, ohne Fantasie und infolgedessen auch ohne Humor. Bei ihm zählte nur die Arbeit, genau genommen seine Arbeit auf seinen Äckern. Traf ich ihn draußen bei der Feldarbeit, so entspannen sich bloß kurze Gespräche, wie etwa das folgende. Grüß Gott, Herr Bogner. Immer fleißig. Grüß Gott, Herr Lehrer. Ich glaube, Sie haben die Arbeit erfunden, Herr Bogner. Wenn man sie schaffen sieht, bekommt man ein schlechtes Gewissen. Aus nichts kommt nichts. Wie geht's mit dem Pup in der Schule? Gut geht's. Bin mit ihm zufrieden. Er wird anders als sein Vater, aber er wird recht. Sie sollten ihm mehr Zeit für die Schulaufgaben lassen. Dann könnte er leicht Klassenerster werden. Wozu? Mir wäre lieber, er käme bald von der Schule und könnte mithelfen. Sehen Sie, so war Josef Bogner. Er hielt nicht viel von der Schule und wahrscheinlich auch nicht viel von den Lehrern. Und ausgerechnet ihm, dem Vernünftigen, dem Realisten, widerfuhr es, dass er etwas zu sehen bekam oder zu sehen glaubte, ich muss mich da vorsichtig ausdrücken, das vor ihm noch nie ein Mensch gesehen hatte. Nach Bogners Schilderung trug es sich folgendermaßen zu. An einem Septembernachmittag ging er mit seinem Sohn durch den Wald, um nach einem Baumbestand zu schauen, der ihm gehörte. Unterwegs blieb der Junge ein Stückchen zurück. Er hatte Pilze entdeckt. Steinpilze oder Pfifferlinge, ich weiß es nicht mehr. Ah! Mein Gott! Vater! Komm, weg, weg! Was ist denn, Vater? Lauf! Weg, schnell weg! Es ist passiert. Der Landwirt Bogner hat, wie er später aussagte, bei vollem Tageslicht und in nüchternem Zustand aus etwa 20 Meter Entfernung ein riesiges Tier gesehen, das er für einen Drachen hält. Das Tier war nach seiner Beschreibung etwa 12 Meter lang und 3 Meter hoch aufgerichtet. Es hatte einen Echsenkopf, einen schuppigen Hornpanzer und einen langen Schwanz. Die Farbe, grünlich oder bräunlich, wusste Bogner hinterher nicht genau zu bestimmen. Wie so viele Männer war er ein bisschen farbenblind. Alles in allem war das Tier scheußlich anzusehen. Kein Wunder also, dass Bogner die Flucht ergriff. Kein Wunder auch, dass er, der Sparsame, später im Wirtshaus etwas trank. Denn auf einen Schreck setzt man ja bekanntlich immer einen Schnaps. Und da der Schreck besonders groß gewesen war, genehmigte Bogner sich 2 Doppelte. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber dann tat Bogner etwas, das er nicht hätte tun sollen. Er erzählte den Bauern, die im Wirtshaus saßen, von seinem Erlebnis. Eigentlich wollte er nicht darüber reden, und eine innere Stimme warnte ihn davor. Doch das Bedürfnis, sich mitzuteilen, war stärker, und die beiden Doppelschnäpse halfen wohl auch mit. Bogner sprach. Und diese Szene habe ich miterlebt, denn ich saß gleichfalls im Wirtshaus. Also, Bogner, nur red schon. Ich hab... Was hast du, Bogner? Ich hab vorhin im Wald... Ach, was. Das glaubt mir ja doch keiner. Na, was denn? Red was doch. Hast du vorhin im Wald? Ihr werdet denken, ich spinne. Das denken wir sowieso. Also, ich hab vorhin im Wald einen... Was? Was denn? Einen Drachen gesehen. Der ist verrückt. Der spinnt. Ach was, der will uns verkohlen. Warum nicht ein Einhorn oder ein Menschenfresser? Was hast du gesehen, Bogner? Ich sag nichts mehr. Hast es doch gehört, Kottmeier. Er hat einen feurigen Drachen gesehen mit einem Ringelschwanz. Wenn einer spinnt, fängt's ihm im Kopf an. Der spinnt doch nicht, der macht einen Jux. Sag's nochmal, Bogner. Beim dritten Mal glauben wir dir. Einen Augenblick. Sie haben im Wald einen Drachen gesehen, Herr Bogner? Ja, Herr Lehrer. Wie sah der Drache aus? Wie ein Drache, Herr Lehrer. Bogner, du spinnst. Hör auf. Nein. Was nein? Ich hab ihn gesehen. Bogner blieb dabei, dass er im Wald einem Drachen begegnet sei. Er vermied es, befragt zu werden. Aber wenn man ihn fragte, stand er eigensinnig zu seiner Aussage. So lasst mich doch in Ruhe. Ja, ich hab ihn gesehen. Man kann sich denken, was daraus wurde. Die einen hielten Bogner für einen Lügner und ärgerten sich, weil er sie hereinlegen wollte. Die anderen zweifelten an seinem Verstand oder meinten, er habe vielleicht eine Vision gehabt, einen Wachtraum oder dergleichen. Der Förster durchsuchte den Wald nach auffälligen Tierspuren, fand jedoch nichts. Der Amtsarzt durchsuchte Bogners Familiengeschichte nach Fällen von Geisteskrankheit, fand jedoch auch nichts. Alles in allem nahm man Bogner weniger ernst als bisher. Und das ist für einen Landwirt nicht gut, denn es hat ja auch seine geschäftlichen Seiten. In kurzer Zeit war es Bogner gelungen, seinen guten Ruf zu schädigen. Es hatte Folgen. Seit Wochen verhandelte Bogner mit der Bauernbank über ein Darlehen, mit dem er sich eine neue Scheune bauen wollte. Seine Sache stand nicht schlecht. Doch als er wieder auf der Bank erschien, hieß es: Ja, es tut uns leid, Herr Bogner, aber wir haben es uns anders überlegt. Wir können Ihnen das Darlehen nicht bewilligen. Ja, weshalb denn nicht? Es war mir doch zugesagt. Ich biete doch genug Sicherheiten. Den Hof, die Felder, die landwirtschaftlichen Maschinen. Na ja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber wir erblicken nun mal die größte Sicherheit darin, dass derjenige, dem wir Geld leihen, auch, vernünftig damit umgeht, nicht? Sonst wird er nämlich später kaum in der Lage sein, es uns zurückzuzahlen. Na ja, und? Bin ich etwa kein vernünftiger Mensch? Na ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht recht, Herr Bognermann. Hört in der letzten Zeit so sonderbare Dinge über Sie. Was denn? Ja, haben Sie heute das Kreisblatt nicht gelesen? Nein. Tja, sehen Sie, ich hab's hier übrigens bei der Hand, hier steht's. Die Käuze sterben nicht aus, weder die Waldkäuze noch die Menschenkäuze. Da will doch einer, den ich nicht nenne, aus einem Dorf, das ich nicht nenne, im Wald einem leibhaftigen Drachen begegnet sein. Einen kleinen Drachen von 1,5 Meter Länge, einen sogenannten Tatzelwurm, wie er angeblich früher in dieser Gegend vorkam, hätten wir ihm allenfalls noch geglaubt. Aber nein, unser Drachenseher macht es nicht unter einem 12 Meter langen Ungeheuer. Gar zu gern hätten wir gewusst, ob der Drache auch sprechen konnte und, falls dies der Fall war, wie er die politische Lage beurteilte. Naja, und so weiter und so weiter. Ja, damit sind Sie doch gemeint, Herr Bogner, oder nicht? Wahrscheinlich. Ja, unter solchen Umständen, werden Sie doch verstehen, da können wir unmöglich das Risiko ein. Wohin er auch ging, der Drache wanderte mit. Im Dorf gab es gleichfalls Ärger und Kummer für Josef Bogner. Eines Tages nahm der Bürgermeister ihn beiseite. Du, Bogner, was ich dir jetzt sagen muss, ist mir peinlich. Versteh's recht, ich sag's als Freund. Sag schon. Du solltest das dem Gemeinderat austreten, freiwillig. Warum? Weil sie dich nicht mehr drin haben wollen, seit... Na, du weißt schon. Seit was? Seitdem du von dem Drachen erzählt hast. Ein Spinner, sagen sie, gehört nicht in den Gemeinderat. Sie haben recht. Ich trete aus. Auch zu Haus, in der Familie, kam es zu unangenehmen Szenen. Das ist im Familienkreis nichts Ungewöhnliches. Aber hier war das Motiv ungewöhnlich. Ein Drache. Ein Fabeltier. Lächerlich hast du dich gemacht mit deinem Geschwätz. Dich und uns. Ich trau mich kaum noch ins Dorf. In der Schule rufen sie mir nach: Drachenkind, dein Vater spinnt. Er spinnt ja auch. Hörst du zu? Nein. Weißt du, was die Leute sagen? Ich will es gar nicht wissen. Sie sagen, ich sei der Drache, den du gesehen hast. Ja, stimmt ja. So eine Gemeinheit. Zuerst machst du uns alle lächerlich und dann beschimpfst du mich noch vor den Kindern. Wie hat er mit dem Zeug angefangen? Du doch, ich nicht. Ich glaub dem Vater. Ich glaub ihm, dass er wirklich einen Drachen gesehen hat. Ich war ja dabei. Ruhe! Kein Wort mehr. Und das hast du dafür, Bub, dass du deinen Vater glaubst. Auf! Niemand soll mir glauben. Niemand! Und es glaubte ihm auch niemand. Deshalb musste Bogner eine psychiatrische Untersuchung über sich ergehen lassen. Man wollte von Amts wegen wissen, ob er bei Verstand sei oder nicht. An dieser Untersuchung hatte der Psychiater nicht viel Freude. Bitte setzen Sie sich. Nein, bitte hierher. Wie heißen Sie? Das wissen Sie doch, Herr Doktor. Gewiss weiß ich es, aber ich will wissen, ob Sie es wissen. Ich heiße Herr Bogner. Josef Bogner. Gut. Welchen Tag haben wir heute? Mittwoch. Nein, ich meine, welches Datum? Na, das weiß ich im Augenblick nicht. Aber wir können ja auf dem Kalender nachsehen. So. Das Datum wissen Sie also nicht. Aber den Monat können Sie mir vielleicht nennen. August. Vorne Au, hinten Gust. Etwas infantil. Was halte ich hier in meiner Hand? Einen Bleistift. Was macht man mit einem Bleistift? Nur Verschiedenes. Man kaut auf ihm herum. Man kratzt sich am Kopf damit. Man trommelt damit auf dem Tisch. Interessant. Und sonst? Sonst kann man nichts mit einem Bleistift anfangen. Oh doch. Ich habe ja bloß aufgezählt, was Sie mit Ihrem Bleistift machen. Ich nehme den Bleistift zum Schreiben oder zum Rechnen. Sehr infantil. Sehr infantil. Sie behaupten also, Herr Bogner, einen Drachen gesehen zu haben. Ich habe ihn gesehen, leider. Finden Sie es ganz in der Ordnung, dass Sie einen Drachen gesehen haben, oder finden Sie es... Ich finde es seltsam. So, Sie finden es seltsam. Haben Sie früher schon einmal seltsame Tiere gesehen? Gesehen? Nein, bloß geträumt. Aha. Und was waren das beispielsweise für Tiere? Da war zum Beispiel eines, das sah genauso aus wie Sie, Herr Doktor. Wie ich? Ein Tier? Ja. Aha. Und was tat dieses Tier? Es stellte saudumme Fragen. So. Und was gaben Sie zur Antwort? Ich bekam die Wut. Ich stand auf, ging hinaus und knallte die Tür hinter mir zu. Der Drache war nicht abzuschütteln. Er verfolgte den Armbogen auf Schritt und Tritt. Die Völkerkundler nennen derlei Schadenzauber oder auch Fernzauber. Wer davon betroffen wird, hat nichts zu lachen. In seiner Bedrängnis kam Bogner zu mir. Was soll ich denn bloß machen, Herr Lehrer? Seitdem ich das Biest gesehen habe, geht mir alles schief. Sagen wir lieber, seitdem Sie davon erzählt haben. Ja, also gut, seitdem ich davon erzählt habe. Wo ist denn da der Unterschied? Das wissen Sie ganz genau, Bogner. Schauen Sie, mir können Sie es doch sagen. Was? Die Wahrheit. Ach so. Sie glauben mir also auch nicht? Nein. Es gibt keine Drachen. Drachen sind Fabeltiere. So. Und wie erklären Sie sich dann, dass ich einen gesehen habe? Sie sind einer Sinnestäuschung erlegen, Bogner. Sie haben irgendeinen alten Baumstrunk, irgendein merkwürdig geformtes Gebüsch für ein Untier gehalten. Wären Sie stehen geblieben oder näher hingegangen, statt wegzulaufen, so hätte sich alles auf eine völlig natürliche Weise aufgeklärt. Ach, ich kann also nicht richtig schauen. Sonst schon. Diesmal nicht. Und nachher haben Sie sich in die Sache verrannt. Aus Eigensinn. Da werden wir nicht einig, Herr Lehrer. Aber das ist ja auch egal. Ich frage mich jetzt bloß, was soll ich tun, damit es wieder Ruhe gibt? Ich sehe zwei Wege. Und welche? Der erste, Sie erklären die ganze Geschichte nachträglich für einen Scherz. Doch das hat Nachteile. Die Leute werden finden, es sei ein schlechter Scherz gewesen. Und er habe zu lange gedauert. Auch bin ich nicht sicher, ob man Ihnen überhaupt glauben wird. Wieso? Das klingt komisch, ist aber so. Man wird Ihnen jetzt das Glaubhafte ebenso wenig glauben, wie vorher das Unglaubhafte. Weil man Ihnen nämlich gar nichts mehr glaubt. Ja, ja, ich verstehe. Und der andere Weg? Der zweite Weg heißt, nicht mehr daran festhalten, dass Sie etwas gesehen haben. Überhaupt nicht mehr davon reden. Nur wenn man mich direkt fragt? Die Frage einfach überhören. Von anderen Dingen reden. Kein Wort mehr über die ganze Angelegenheit. Und dann? Dann Geduld haben. Geduld und nochmals Geduld. Bis die Leute den Fall allmählich vergessen. Das kann Jahre dauern. Aber es ist meiner Meinung nach das Beste, was Sie tun können. Sie haben recht, Herr Lehrer. So werde ich's machen. Ob mein Rat gut war, blieb unbewiesen. Es traten neue Ereignisse ein, die alles veränderten. Was ich jetzt erzähle, ist wieder ganz unglaubhaft, aber ich muss es jetzt erzählen, damit die zeitliche Reihenfolge stimmt. Es soll sich 2 Tage nach meinem Gespräch mit Bogner zugetragen haben. Erfahren habe ich es allerdings sehr viel später, aus Bogners Mund. Lehrer sind immer sehr genau, das weiß man. Darum habe ich mir das Folgende von Bogner ein paar Mal berichten lassen und jedes Mal Notizen gemacht, um etwaige Widersprüche aufzufinden. Aber es kamen keine Widersprüche zum Vorschein. Bogner hatte ein wunderbares Gedächtnis. Die Notizen von damals liegen hier neben mir auf dem Tisch und ermöglichen es mir, Bogners Bericht zu rekonstruieren. Es begann damit, dass Bogner wieder in den Wald ging und wieder an die Stelle kam, wo er, wie er sagte, den Drachen gesehen hatte. Und er sah ihn jetzt wieder. Er sah ihn und wollte fliehen. Ja? Steh doch still! Du kannst sprechen? Alle Wesen können sprechen. Also auch Drachen. Viel erstaunlicher ist, dass du mich verstehst. Warum, Josef Bogner, hast du im Wirtshaus von mir erzählt? Na, warum? Das weißt du. Und du hörst es ja. Und ich frage dich, warum? Der Schnaps war schuld. Der Schnaps? Hat der Schnaps eine Stimme? Es war doch deine Stimme, die von mir erzählte. Ich konnte es einfach nicht bei mir behalten. Warum? Weil es so seltsam war. Was kam dir seltsam vor? Ich? Ja. Ich bin nicht seltsam. Ich bin nur selten. Ich meine, ich komme selten vor. Genau genommen komme ich überhaupt nicht vor. Es gibt keine Drachen. Drachen sind Fabeltiere. Woher weißt du denn das schon wieder? Was? Was der Lehrer zu mir gesagt hat. Eben darum, weil er es gesagt hat. Alles Gesagte ist kein Geheimnis mehr. Es läuft in die Welt, es läuft in den Wald, es läuft zu mir. Ja, aber du warst doch gar nicht dabei. Ich bin immer dabei. Obwohl es mich nicht gibt. Sie sind einer Sinnestäuschung erlegen, Bogner. Jetzt werde ich tatsächlich verrückt. Bogner, du bist verrückt. Ich habe dich verrückt. Weggerückt von den anderen. Ich habe dich einsam gemacht. Das wäre nicht nötig gewesen. Ich war schon vorher einsam. Ja, einsam mit dir selbst, wie die meisten Menschen, wie alle Bauern. Aber nun bist du mit mir einsam. Das ist besser. Besser? Ich habe bloß Ärger und Schaden davon. Hättest du geschwiegen. Hättest du mich gewarnt. Na, wie konnte ich denn das? Du bist ja davongelaufen. Begegne du mal einem Drachen. Ich begegne ihnen täglich. Wir grüßen einander sehr höflich. Höflicher als ihr Menschen. Josef Bogner, ist dir immer noch nicht aufgegangen, warum ich mich dir gezeigt habe? Nein. Dann will ich es dir sagen. Damit ich dein Geheimnis sei. Dein Geheimnis. Aber was soll ich denn damit? Ich habe genug alte Geheimnisse, ich brauche keine neuen. Ach, ich kenne sie alle, deine kleinen Geheimnisse. Die sind nicht sehr merkenswert. Nichts kennst du. Nein. Wer hat als kleiner Junge seinem Bruder die Sparkasse gestohlen? Wer war mit 17 Jahren in die blonde Bäckersfrau verliebt? Wer hat beim Zigeunerprozess falsch ausgesagt? Ach so. Wer hat den Hund des Lehrers überfahren und ihn heimlich verscharrt? Wer? Hör auf. Wer hat 2 Grenzsteine versetzt und dadurch seinem Nachbarn einen Streifen Land abgelistet? Wer war das wohl? Hör auf! Ich glaub dir ja. Siehst du? Ich weiß so manches. Klänge es nicht gar zu vermessen, dann würde ich sagen, ich weiß alles. Bedenke doch, Bogner, ich bin sehr, sehr alt. Fast so alt wie die Erde. Ich habe unermesslich viel gesehen und all dies Wissen, das trage ich ungenutzt mit mir herum. Seine rechte Last. Ich möchte aber, dass es Nutzen bringe, dass es in die Menschen hineinwirke durch einen Mittelsmann, einen Bauern zum Beispiel namens Josef Bogner, der am 29. Februar 1892 geboren ist, am großen Drachentag, genau in der Drachenstunde, und der deshalb die Gabe besitzt, Drachen zu sehen und ihre Stimme zu vernehmen. Sag, gelüstet es dich nicht, an meinem Wissen ein wenig teilzuhaben? Ja. Mir reicht es, wenn ich in der Landwirtschaft Bescheid weiß. Alles andere lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht? Bogner, du bist ein Tor. Ich biete dir einen Zauberschlüssel an und du sagst, er sei nichts wert? Ja. Was kannst du mir denn sagen? Alles, Bogner. Ich kann dir sagen, wo das Paradies war. Wo die große Insel Atlantis lag, ehe sie im Meer versank. Wo die Trümmer von Noahs Arche zu finden sind. Ich kann dir sagen, was die gefiederte Schlange der Inkas bedeutete. Und wer die steinernen Bildwerke auf den Osterinseln geschaffen hat. Ich kann dir sagen, warum die Aale im Sargasso-Meer laichen und warum die Lemminge sich ertränken. Ich kann dir erklären, was Duft, was Elektrizität, was Farbe ist. Ich kann dir alles angeben, was verborgen unter der Erde liegt. Wasserläufe, Höhlen, Kohlenflöze, vergrabene Schätze und verscharrte Leichen. Auch Hundeleichen. Ach, hör doch auf mit dem Hund. Sag, die liegen sicher weit weg von hier, die vergrabenen Schätze. Wie? Oh, das also spricht dich an. Ich erbiete mich, die großen Rätsel zu lösen und du erkundigst dich nach Wertgegenständen. Bogner, du weißt eben nicht, was wert ist. Ach wo, ich habe doch bloß so dahergeredet. Mir geht's um keinen Schatz, mir geht's um eine Quelle. Ich würde so gern meinem Nachbarn helfen, dem Kottmeier. Ah. Der arme Kerl braucht notwendig Wasser auf seinem Grundstück. So. Alle möglichen Fachleute hat er schon da gehabt. Brunnenbauer, Geologen, sogar einen Wünschelrutengänger. Überall haben sie gebohrt, aber es ist nichts dabei herausgekommen. Na, jetzt holt er das Wasser bei mir. Ach, du guter Nachbar. Alles für Kottmeier und nichts für dich. Na, du brauchst mir ja nicht zu glauben. Ja, ich tu's ja auch gar nicht. Aber da ich dir nun einmal meinen Beistand angeboten habe, will ich dir helfen, ja? deinem Nachbarn zu helfen. Hm. Bohrt auf Kottmeiers Wiese. Da, wo die Schlüsselblumen ein Dreieck bilden, Dreieck. Das ist ein Zeichen. In 6 Meter Tiefe werdet ihr auf Wasser stoßen, auf Wasser genug, um alle Lügen der Welt fortzuspülen. Und damit du, Josef Bogner, nicht leer ausgehst... Aber ich will ja nichts für mich. Doch, doch, doch, doch, du willst. Das ist das Einzige, was du wirklich willst. Und vielleicht hast du sogar ein... gewisses Anrecht darauf, weil dir um meinetwillen das Darlehen entgangen ist. Ja. Ich sage, damit auch du nicht leer ausgehst, grabe dort, wo übermorgen um 11 Uhr nachts der Gipfel deines höchsten Birnbaums seinen Schatten hinwirft. Es ist das Stück Feld, das du dir angeeignet hast und das eigentlich deinem Nachbarn gehört. Der Vollmond wird scheinen, der Schatten wird sich deutlich abzeichnen, wie eine deutende Hand. Und jeder Spatenstich wird sich 100-fach lohnen. Na ja, jetzt denkst du ja, sicher, ja, dass... Ja, ja, genau das denke ich. Und ja, ich bin traurig darüber. Vielleicht denkst du einmal nach, warum ich darüber traurig bin. Und wenn du es herausgefunden hast, dann komm wieder zu mir. Aber... nicht vorher. Es lohnt sich nicht. Nicht für dich und nicht für mich. Und wo treffe ich dich? Hier. Hier an dieser Stelle. Nun geh und grab das Dreckzeug aus. Da, wo die Schlüsselblumen ein Dreieck bilden. Wie viele einfache Menschen hatte Bogner den Wortlaut des Gesprächs fest im Gedächtnis behalten, sogar Sätze, die er nicht verstand. Und da er sich bemühte, möglichst lückenlos zu erzählen, kam dann auch die Sache mit meinem Hund heraus. Es war ein recht anhänglicher, rauhaariger Dackel. Ich liebte ihn sehr und hatte mir gar nicht erklären können, wohin er verschwunden war. Nun wusste ich es. Tja, Bogners Bericht. Ich sagte schon, dass ich ihn erst später zu hören bekam. Und später heißt, nach den beiden merkwürdigen Geschehnissen, die sich jetzt ereigneten und das ganze Dorf in Aufregung brachten. Die erste hat mir Kottmeier so erzählt. Ich füttere gerade das Vieh, da kommt der Bogner zu mir in den Stall hinein und sagt, was zahlst du mir, Kottmeier, wenn ich dir sag, wo auf deinem Grundstück Wasser springt? Ich sage, das kommt drauf an, wenn es dicht beim Haus ist, zahle ich mehr, als wenn es weit abliegt. Der Bogner meint, es ist dicht beim Haus, also wie viel zahlst du? Ich antworte, 200 Mark. Das ist zu wenig, sagt er, mir wär's 500 wert an deiner Stelle. Wir einigen uns also auf 350 Mark. Am nächsten Tag lasse ich den Brunnenbauer kommen. Wir gehen auf die Bleichwiese, Bogner zeigt auf eine Stelle und sagt, da müsst ihr bohren. Die Leute bohren und als sie 6 Meter tief drin sind, kommt Wasser. Gutes Wasser. Und der Bogner hat dann gleich einkassiert. So waren Josef Bogners Freund nachbarliche Gefühle beschaffen. Das andere Ereignis war von mehr als lokaler Bedeutung. Es nahm seinen Weg in die Presse. Bogner grub auf einem Acker, der dicht an Kottmeyers Besitz grenzte, einen Goldschatz aus der Merowingerzeit aus. Es war ein recht bedeutender Fund, Helme, Waffen und Weihgeschenke. Der Staat, der das Vorkaufsrecht hatte, erwarb ihn für eine beträchtliche Summe. Bogner war mit einem Schlag ein reicher Mann. Und jetzt berichtete mir Bogner sein angebliches Gespräch mit dem Drachen. Was soll man dazu sagen? Ich habe mir die Dinge damals ebenso wenig erklären können, wie ich es heute kann. Es bleibt nur die vage Vermutung, dass Bogner eine Art Hellseher war. Er wurde mir etwas unheimlich. Seiner Frau übrigens auch. Mir brauchst du doch den Drachen nicht aufzubinden. Sag doch ehrlich, wieso du das Gold gefunden hast. Hast du was geträumt? Ja, vielleicht habe ich es geträumt. Oder erraten. Was kümmert's dich? Hauptsache ist doch, dass wir Geld haben. Oder nicht? Das ist schön und wir können es brauchen. Na also. Aber es ist nicht die Hauptsache. Was denn? Die Hauptsache ist, dass Mann und Frau sich gut verstehen. Dass sie keine Geheimnisse voreinander haben. So. Du hast aber eines. Du lässt mich nicht wissen, wie du zu dem Schatz gekommen bist. Ja, siehst du. Und ich find's gut, dass Mann und Frau voreinander Geheimnisse haben. Sieh mal, das stärkt die Ehe. Meinst du nicht? Jawohl. Bogner hielt sich an meinen Rat, nie mehr ein Wort über den Drachen zu sprechen. Umso mehr aber sprachen die Leute nun über ihn. Diejenigen, die vorher am meisten gespottet und geschimpft hatten, waren die eifrigsten. Etwas Wunderbares war geschehen. Und da man es auf natürliche Weise nicht aufklären konnte, suchte man nach einer übernatürlichen Erklärung. Plötzlich gab es im Dorf und in der Umgebung viele Menschen, die an Drachen glaubten. Es kamen Touristen, Journalisten und Okkultisten. Es gab Betrieb im Dorf und im Wirtshaus schenkte man einen Schnaps aus, der Drachenblut hieß. Es war ein ganz gewöhnlicher Kartoffelschnaps. Aber nun hatte er einen neuen Namen und kostete dafür 10 Pfennig mehr. Bogner wurde bestürmt und befragt. Ohne Erfolg. Er sprach nur vom Wetter. Und wenn jemand etwas über den Drachen vorbrachte, lächelte er und tippte an die Stirn. Es gab natürlich mindestens ebenso viele Menschen, die nicht an den Drachen glaubten. Zum Beispiel meine Wenigkeit. Der Streit der Meinungen drang sogar bis in die Schule. Herr Lehrer, gibt es Drachen? Was verstehst du unter Drachen? Nun ja, so Tiere, solche Ungetüme, wie der Siegfried einst getötet hat. Und der heilige Michael, der hat auch einen getötet. Na, und der heilige Georg auch. Und Dietrich von Bergen. Nein, Kinder, solche Drachen gibt es nicht. Es sind Fabeltiere, die sich Menschen ausgedacht haben. Aber vielleicht hat es früher welche gegeben, vor vielen 100 oder 1000 Jahren. Auch nicht. Ich sag euch doch, es sind Fabeltiere, erfundene Tiere. Wenn's aber doch in den Büchern steht. Na, das sind doch Märchenbücher und Sagenbücher. Da glaubt man doch nicht dran. Der glaubt eben. Der glaubt vielleicht auch an den Osterhasen. Und an den Weihnachtsmann. So, Kinder, jetzt aber genug. Wir müssen ja schließlich auch etwas lernen. Dann hat dem Burgner sein Vater doch gelogen. Nein, mein Vater hat nicht gelogen. Ich war dabei. Er hat gelogen. Ja, er hat gelogen. Ja, hat Ruhe. Ruhe. Mein Vater hat nicht gelogen. Es gibt Drachen. Nach dem Unterricht kam Burgners Sohn zu mir. Ich mochte den Jungen gern. Er war so ernst und versonnen. Er konnte sich für Dinge begeistern, die jenseits des Nützlichen lagen. Er glaubte an das Wunderbare. Er wollte es wahrhaben. Das unterschied ihn von seinen Mitschülern und von seinem Lehrer. Herr Lehrer, warum glauben die denn alle nicht an den Drachen? Mein Vater hat ihn doch gesehen. Kind, ich weiß nicht, was dein Vater gesehen hat. Ich war ja nicht dabei. Aber Sie glauben es nicht. Da ich nichts weiß, kann ich es auch nicht glauben. Und die Geschichten der Bibel, glauben Sie die auch nicht? Da kann man ja auch nicht wissen, ob es so gewesen ist. Welche Geschichten? Ach, so viele. Dass der Walfisch den Jonas verschluckt und wieder ausgespuckt hat. Und dass es mitten in der Wüste Manna geregnet hat. Ja, ja. Dass sich das Rote Meer vor den Kindern Israel geteilt hat. Ist denn das alles nicht wahr? Glauben Sie das alles nicht? Oh, ich geriet sehr in die Klemme und will lieber nicht berichten, wie das Gespräch weiterging. Ich komme auf Bogner zurück. Er baute sich die neue Scheune, ohne Darlehen. Er kaufte Land hinzu und stellte zwei Knechte ein. Er kam nicht nur wieder in den Gemeinderat, er wurde sogar zum Bürgermeister gewählt. Einfach deshalb, weil er jetzt der reichste Bauer im Dorf war und weil er für klug galt. Er galt für klug, weil er reich war. Da er im Rufe stand, ein Hellseher zu sein, kamen die Leute zu ihm und holten sich Rat. Er beriet sie und ließ es sich bezahlen. Und nun kommt etwas Seltsames. Er traf sehr oft das Richtige. Entweder, weil er gut zu kombinieren verstand, oder einfach, weil er Glück hatte. Doch die Erträgnisse aus seiner Landwirtschaft und aus der Hellseherei befriedigten Josef Bogner nicht. Wer einmal mühelos Geld gewonnen hat, der möchte das gern wiederholt sehen. Der Wunsch danach ging vielleicht nicht einmal so sehr von Bogner aus, als von seiner Frau. Sie konnte nicht genug kriegen. Sei doch nicht dumm. Nun geh doch wieder zu dem, der dir gesagt hat, wo der Schatz lag. Der weiß sicher noch mehr. Wen meinst du denn? Den Drachen? Hm? Was weiß ich, wer das ist? Du sagst mir ja nichts. Geh hin, sag ich dir. Kostet dich ja nur eine Frage. Mir ist nicht wohl dabei. Ich hätte schon damals nicht gern gehört, dass ich nach dem Schatz gefragt habe. Wenn ich jetzt wieder mit so etwas ankomme... Du musst es halt geschickt anfangen. Nicht geradeaus fragen, wo was vergraben liegt. Du kannst erzählen, du willst ein neues Schulhaus stiften oder die Kirche renovieren lassen oder was anderes, das einen guten Eindruck macht. Probier herum, bis du merkst, dass ihm etwas gefällt. Und dann sagst du ihm, dass man Geld dafür braucht. Das Beste wäre natürlich, wenn du es so hinkriegst, dass er selber dir helfen will. Und wenn er mir hilft und ich baue nachher kein neues Schulhaus? Dann baust du eben keines. Dann sagst du ihm, der Lehrer hat kein neues Schulhaus haben wollen. Ich war also als Ausrede gedacht. Und dabei hatten wir ein neues Schulhaus bitter nötig. In einem Raum, der viel zu klein war, unterrichtete ich 70 Kinder. Im Sommer kam man darin um vor Hitze. Und im Winter qualmte der Ofen entsetzlich. Nun ja, aber weiter. Bogner hatte Bedenken. Er suchte mich auf. Also, Herr Lehrer, was soll ich machen? Hingehen oder nicht? Lieber Bogner, das ist für mich eine sehr merkwürdige Frage. Denn ich glaube Ihnen den Drachen ja nicht. Ich weiß nicht, wohin oder zu wem Sie gehen wollen. Und wenn Sie nun bloß annehmen, Herr Lehrer, ist ja alles so gewesen, wie ich es Ihnen erzählt habe. Also gut, ich nehme es mal an. Sie sagen, Ihr Unbekannter sei nicht gerade entzückt darüber gewesen, dass Sie sich nach Sachwerten und Wertsachen erkundigten. Wenn er so klug ist, wie Sie ihn mir schildern, wird er Ihr Gerede sehr schnell durchschauen, was immer Sie auch vorbringen. Ja. Bogner, Sie sollten nicht so geldgierig sein. Sie haben genug Glück gehabt. Was heißt denn geldgierig? Ist das etwas Arges, wenn man weiterkommen möchte? Ich will Großbauer werden. Ich will meine Tochter gut verheiraten und meinem Sohn ein schönes Erbe hinterlassen. Nehme ich denn jemandem etwas weg, wenn ich mir sagen lasse, wo etwas liegt, das niemandem gehört? Wenn Sie so gute Gründe haben, warum fragen Sie mich dann? Bogner ging. Natürlich. Es zog ihn hin. Er musste folgen. Und wem folgte er? Seiner Geldgier? Nein, seinem Schicksal. Wir werden es sehen. Er brauchte den Drachen nicht zu suchen. Der Drache stand schon da, an der gewohnten Stelle, und blickte Bogner entgegen. Ach, da bist du ja wieder, Josef Bogner. Willst du etwas von mir? Etwas Bestimmtes? Nein, nein. Ich bin bloß gekommen, um ein bisschen zu plaudern. Man kann so viel von dir lernen. Oh, du pilgerst zum Meister in den Wald, du setzt dich zu seinen Füßen und lauschst seinen klugen Worten. Naja, er könnte ja am Ende, wenn du Geduld hast, wieder auf Edelmetalle zu sprechen kommen. Gut, gut, plaudern wir. Was macht dein Junge? Oh, er ist ein guter Schüler, der Lehrer lobt ihn. Vielleicht wird er sogar Klassenerster. Oh, ist ja sehr erfreulich. Ja, wenn bloß das Schulhaus nicht so eng wäre und so alt. 70 Kinder in einem einzigen Klassenzimmer. Wie die Sardinen sind die aufeinander gepresst. Es wäre höchste Zeit, dass da Abhilfe geschaffen wird. Was macht denn deine Frau? Danke. Es geht. Eine Bauernfrau kennt keinen Feierabend. Ja, warum schafft sie sich denn keine Magd an? Ihr hat er doch unerwartete Einnahmen. Ja, mein Gott, das Geld läuft einem so weg. Was denn, schon ganz weg? Oh, das ging aber rasch. Na, nicht ganz, aber... Was macht denn deine Tochter? Wie geht's in der Schule? Ja, danke, es geht. Sie ist keine schlechte Schülerin. Aber die Kinder würden ja viel besser lernen, wenn... Wenn das Schulhaus nicht so eng und so alt wäre. Ja, ja, also das Sprüchlein kennen wir nun schon. Tja, Bogner, da müsste man eben ein neues Schulhaus bauen. Eben, das meine ich ja. Ja, und das ist natürlich eine Geldfrage. Ja. Für uns Drachen gibt es ja keine Geldfragen. Wir wissen, wo Geld oder Geldeswert herumliegt, aber wir brauchen nichts. Wir leben aus Gottes Hand. Sag, Bogner, soll dein Sohn auch Bauer werden? Ja, freilich, was denn sonst? Es gibt ja auch noch andere Berufe, nicht? Die auch ihren Mann ernähren. Er liest gern, nicht wahr? Ja, das tut er. Der wird einmal gescheiter als sein Vater. Er leiht sich beim Lehrer Bücher aus. Und glaubt an Drachen. Woher weißt du denn das schon wieder? Ein Zitronenfalter hat den Jungen lesen gesehen. Was? Und dieser Zitronenfalter hat es einem Wiesenschaumkraut erzählt. Das Wiesenschaumkraut hat es dem Nebel erzählt. Der Nebel hat es einem Wacholderstrauch erzählt. Nun, der Wacholderstrauch hat es mir erzählt. Nachrichten verbreiten sich bei uns sehr schnell. Besonders die Pflanzen sind tüchtig darin. Warum gerade die? Weil sie sich nicht vom Fleck rühren können. Wer nicht in der Welt herumkommt, redet gern von der Welt. Ja, schade, dass dein Sohn mich nicht sehen kann. Mit ihm könnte ich mich vielleicht besser verstehen als mit dir. Aber er ist leider zu alt. Zu alt? Wie? Der Bub? Ja. Der Sohn ist älter als der Vater. Verstehst du? Ja, ja, in China, dem Land, das einen Drachen im Staatswappen führt, da gibt es so ein Sprichwort. Ach so, weil die Erde immer älter? Ja, ganz richtig. Weil die Menschheit immer älter wird und immer klüger. Nicht wahr? Naja, dafür sorgen ja schon eure Lehrer. Oh, nichts gegen unseren Lehrer, der ist sehr gut. Aber er beklagt sich halt oft bei mir über das Schulhaus. Nein, sagt er, dieser Unterricht in diesen überfüllten Räumen. Wenn wir bloß ein neues Schulhaus hätten. Oh, als Bürgermeister müsstest du eigentlich für ein neues Schulhaus sorgen. Es wäre geradezu deine Pflicht. Also du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Freilich wäre das schön, etwas für die Gemeinde zu tun. Ja, aber ich weiß bloß nicht, woher ich die Mittel... Ich möchte fast wetten, dass dein Sohn nicht Bauer wird. Weißt du, wenn man einen Bürgermeister zum Vater hat und wenn dieser Vater sich einen Namen gemacht hat... Also ich? Einen Namen? Ja, womit denn? Du sprachst doch eben davon, indem du ein neues Schulhaus baust. Ja, aber ich kann's doch nicht bauen. Die Gemeinde hat kein Geld. Ja, das ist allerdings bitter. Ich habe jedoch schon von Bürgermeistern gehört, die sich irgendwo Geld beschafft haben. Eben, eben. Einen Stifter brauchten wir. Ja. Ja, und da habe ich gedacht, ob du vielleicht... Wende dich doch einmal an einen tüchtigen Mann. Zum Beispiel an den Hellseher Josef Bogner. Der hilft dir sicher. Er hilft allen, die zu ihm kommen. Ach, geh. Du mit deinen Scherzen. Ich versuche, den Leuten zu helfen, aber im Grunde helfen sie sich selber durch ihren Glauben. Und die Einnahmen? So, lieber Gottesmutter, was ist denn aus den Bauern schon herauszuholen? Die denken doch bloß daran, wie sie selber etwas herausholen. Das hast du sehr gut gesagt. Das bleibt in der Luft stehen. Was? Ja, ja, es ist so. Worte ohne Gewicht und Zeichen, ohne Figur, die vergehen sofort. Wenn aber aus einem Munde ein richtiges oder ein schönes Wort kommt, wenn eine Hand ein richtiges oder ein schönes Zeichen hinschreibt, so vergehen sie nicht, sondern bleiben für immer und tun fort und fort ihre Wirkung. Na, lassen wir das. Du findest also, ich solle das neue Schulhaus stiften. Schau, dich kostet es ja nichts, ne? Du sagst mir einfach, wo etwas liegt. Ich grab's aus und dem Dorf ist geholfen. Dem Dorf? Ja, sicher, dem Dorf. Aha. Nur dem Dorf? Naja, mir natürlich auch ein wenig, weil ich die Ehre davon trage. Nur die Ehre trägst du davon? Und den Dank, das ist klar. Den Dank der Kinder, den Dank der Eltern, den Dank des Dorfes. Und so weiter und so weiter und so weiter. Gut. Gut, ich will dir helfen. Ja? Falsch. Ich will dem Dorf helfen. Also, das ist sehr hochherzig von dir. Wirklich. Sehr hochherzig. Mäßige dich. Der Schatz, dessen Fundort ich dir verraten werde, ist wertvoller als der erste. Das freut mich. Für die Gemeinde. Ja, und er ist einfacher zu haben. Er liegt nämlich genau unter deiner... Nicht zu glauben. Ja, du hast recht. Es klingt unglaublich. Deine Mühe ist dieses Mal gering. Du gehst einfach in den Keller und beginnst zu graben. Aber nun kommt etwas Wichtiges. Ja? Du darfst dabei nicht an dich denken. Nicht einen Augenblick lang, sondern ausschließlich ans Gemeindewohl, wie sich das ja auch für einen Bürgermeister gehört. Na klar, das ist doch ernst. Ja, und damit es wirklich ganz klar wird, musst du, bevor du zu graben beginnst, laut einen Eid sprechen. Ach, was muss ich denn sagen? Du könntest ungefähr sagen, bei allem, was mir heilig ist, schwöre ich, dass ich das Gold, das ich finde, für den Bau eines neuen Schulhauses verwenden werde. Auf den Wortlaut kommt es weniger an als auf den Sinn. Wenn du den Eid nicht leistest oder wenn es dir nicht ernst ist mit ihm, wirst du unsere Bekanntschaft sehr bereuen. Komm dann bloß nicht gelaufen und jammere mir etwas vor. Bestimmt nicht. Und wann soll ich graben? Wann du willst. Heute Abend, morgen Abend. Steht bei dir. Und wo? Wo im Keller? Dort, wo die Töne stärker werden. Die Töne leiten dich. Was für Töne? Wenn du an der richtigen Stelle gräbst, wirst du sie hören. Sie verstärken sich, sobald du dich dem Schatz näherst und werden leiser, sobald du dich von ihm entfernst. Ach, sehr praktisch. Ja. Es sind keine angenehmen Töne. Das macht nichts. Sie helfen einem. Ich danke dir. Du hast wirklich ein Herz für die Menschen. Meinst du? Nun, danke mir nicht zu früh. Dank dir selber, wenn es gut gegangen ist. Denn dieses Mal hängt alles von dir ab. Ja, ja. Also schönen Dank und auf Wiedersehen. Ja, wolltest du denn nicht mit mir plaudern? Ja, nur haben wir denn nicht die ganze Zeit miteinander geplaudert? Hm. Ja, du musst verstehen, ein Bauer hat Pflichten. Es ist 6 Uhr und ich muss heim das Vieh füttern. Schön. Schön, geh deiner Pflicht nach. Gehab dich wohl und denk an den Eid. das dauert aber lange, Frau Bogner. 2 Stunden warten wir schon auf Ihren Mann. Er hat eine wichtige Besprechung außerhalb. Soll ich lieber an einem anderen Tag wiederkommen? Nein, bleiben Sie nur. Er muss jeden Augenblick kommen. Ich gehe inzwischen in die Küche das Essen machen. Für mich wäre es auch Zeit, das Essen zu machen. Wenn es nicht pünktlich auf dem Tisch steht, dann fragt mich mein Mann, wo ich gewesen bin. Und ich mag ihm nicht sagen, dass ich beim Bogner war. Warum nicht? Er glaubt nicht daran, dass der Bogner wirklich was weiß. Er meint, es sei Schad ums Geld. Ja, der Bogner. Er nimmt's von den Lebendigen. Und was wollen Sie von ihm wissen? Ob unser Sohn noch lebt. Er ist nach Brasilien gegangen. Wir haben seit 4 Jahren keine Nachricht von ihm. Schlimm, die Ungewissheit. Ja, es ist sehr schlimm. Und weshalb gehen Sie zum Bogner? Ich habe etwas ganz Ähnliches. Auch jemand abgängig? Ja, fast genau das Gleiche. Entschuldigen Sie, dass ich das Wartezimmergespräch unterbreche, aber ich kann mitteilen, was der Mann verschweigt. Sein Fall liegt gar nicht ähnlich, sondern ziemlich entgegengesetzt. Er will von Bogner erfahren, wann sein Onkel endlich stirbt. So, es kann weitergehen. Auch jemand, der Ihnen nahesteht? Ja, sehr, sehr nah. Lieber Verwandter. Jetzt kommt mein Mann. Das Warten hat sich also doch gelohnt. Ich komme zuerst dran. Ich war zuerst da. Zuerst? Gleichzeitig sind wir gekommen. Ich habe Sie bloß zuerst durch die Tür gehen lassen. So eine Frechheit. Guten Abend beisammen. Ja, es tut mir leid, Leute. Aber das geht heute leider nicht. Seid nicht böse, kommt ein andermal wieder. Morgen, übermorgen oder wann ihr wollt. Heute geht's nicht. Das hätte ich wissen sollen. Sowas. Ganze 2 Stunden umsonst gewartet. Aber der Bogner, der kann sich's ja erlauben. Was ist? Hat er dir was verraten? Ja. Wo? Hier, unterm Haus, im Keller. Nein. Doch. Was hast du? Du sprichst so komisch. Ich sag ja deinen Haken. Nämlich? Ich muss vorher schwören. Etwas Schlimmes? Schlimm genug. Ich muss schwören, dass ich mit dem Geld, das ich finde, ein Schulhaus baue. Es ist gerade, als hätte er gewusst, was wir beredet haben. Du, vielleicht weiß er wirklich alles. Vielleicht wird ihm alles zugebracht. Ist auch niemand hier im Zimmer? Aber wer soll denn hier sein? Weiß ja nicht. Vielleicht ein Schmetterling? Ein Schmetterling? Ach, das verstehst du nicht. Oh. Oder eine Fliege? Mann, du spinnst. Sag, ist das wirklich wahr? Nichts für uns? Gar nichts? Nein. Alles für die liebe Gemeinde. Für uns nur die Arbeit im Keller. Aber das tut man ja gern als Bürgermeister. Musst du denn schwören? Ich muss noch mehr. Ich muss den Schwur halten. Ich muss das Schulhaus bauen. Sonst. Sonst? Ich hab's nicht genau verstanden. Aber ich glaube, dann geht vielleicht was schief. Das ist schlimm. Gar nichts für uns. Du hast die am Ende nicht geschickt angestellt. Ich war sehr geschickt. Aber der war's halt auch. Er hat uns reingelegt. Nimm's nicht so schwer. Schau, wenigstens haben die Kinder was davon. Unsere Kinder auch. Und du bist der Stifter. Ja, ich bin der Simpel. Das weiß man noch nicht, wer der Simpel ist und wer wen reinlegt. Am selben Abend stieg das Ehepaar Bogner mit Laterne und Spaten ausgerüstet in den Keller und begann zu graben. Die Nerven waren hochgespannt, um nicht zu sagen hochgereizt. Ich höre nichts von Tönen. Wir haben ihm die richtige Stelle noch nicht. Weißt du was? Ich grab mal hier drüben. Ja, aber Vorsicht. Das ist die Grundmauer. Ja. Da. Was ist da denn? Hab ich's nicht gesagt. Es muss eben die Frau kommen. Frau, gib doch nicht so an. Na also, Die Töne sind schon wieder leiser. Widerliche Töne. Komm lieber her und hilf mir. Dann finden wir es schneller raus. Ich hier und du dort. Also was soll denn das herumkommen gehen? Ich mach, wie ich will. Na gut, mach, wie du willst. Ich aber auch. Das kann man ja kaum aushalten. Diese Töne. Rechts, mehr zu mir. Da haben wir es. Ein Stück Rundmauer ist weg. Das kommt davon, weil Weiber dabei sind. Da ist was. Geh weg, ich mach schon. Metall. Warte, geh weg. Das könnte was sein. Oder nein. Grab hier da hinten, dass es locker wird. Aber sei vorsichtig, du. Himmel, Herrgott. Halt! Ja, was ist denn? Wir haben ja den Eid vergessen. So finden wir nichts. Ja, richtig. Der Eid. Schwörst du eben jetzt, dann kommst du auch noch zurecht. Was willst du denn schwören? Ach, das weißt du ja, dass ich mit dem Gold ein Schulhaus baue. Ein Schulhaus? Ich würde nicht Schulhaus sagen. Was denn? Er sagt doch ein Haus. Ein Schulhaus ist ein Haus. Ja, sicher. Aber ein Haus ist nicht immer ein Schulhaus. Eben. Verstehe ich nicht. Das merkt man. Du schwörst, dass du ein Haus baust. Und das tust du dann später auch. Bloß, dass es vielleicht kein Schulhaus wird, sondern was anderes. Was anderes? Na ja, zum Beispiel ein großer Bauernhof. Unsere ist sowieso zu klein, den könnte der Bub erben. Wir brauchen einen neuen, größeren. Ich trau mich nicht. Es ist ein Eid. Du schwörst ja nichts Falsches. Ein Schulhaus ist auch ein Haus. Schon. Trotzdem. Und wenn wir da nichts finden? Dann haben wir eben Pech gehabt. So wie es jetzt ist, verliert ja bloß die Gemeinde was. Jedenfalls sollte man es versuchen. Was meinst du? Also gut. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, dass ich mit dem Gold... Das ist doch gleich. Dass ich mit dem Gold, das ich finde, ein Schul... Ich schwöre, dass ich mit dem Geld, das ich finde, ein Haus bauen werde. Das Haus stürzt ein! Die Kinder! Es ist bloß die rückwärtige Mauer. Es steht hier alles noch. Ich renne hinauf. Nein, warte, bleib hier. Fass mich nicht an, lass los! Papa! Mutti! Papa! Wo seid ihr? Wir sind ja hier. Es ist ja alles gut. Aber schreit nicht so laut. Das Haus ist kaputt. Ach wo? Es ist ja bloß ein Stück Mauer eingestürzt. Bogner! Frau Bogner! Ist euch was passiert? Na also, jetzt wissen die es auch schon. Jetzt kommt's im ganzen Dorf herum. Es brach mehr zusammen als nur die eine Mauer. Es geschah jetzt so manches. Und müssen Sie einsehen, Herr Bogner, dass unsere Versicherungsgesellschaft Ihnen unmöglich einen Schaden ersetzen kann, den Sie selber verursacht haben. Wo ist Ihr Mann, Frau Bogner? Ich weiß es nicht, Kottmeier. Er ist nicht da. Dann bestellen Sie ihm, er soll mir gefälligst die 350 Mark zurückgeben, die ich ihm für die Quelle bezahlt habe. Sie fließt nämlich nicht mehr. Brachenkind, dein Vater spinnt. Brachenkind, dein Vater spinnt. Es steht einwandfrei fest, Herr Kottmeier, dass der Ackerstreifen, wo seinerzeit der Goldschatz aufgefunden wurde, Ihnen gehört und nicht dem Bogner. Mithin gehört Ihnen auch der Erlös aus dem Schatzfund. Der Bogner muss ihn herausrücken. Der Prozess ist so gut wie gewonnen. Der Bogner ein Hellseher? Ein Narr. Ein Dummkopf. Es besteht demnach begründeter Verdacht, dass sich der Landwirt Josef Bogner durch heimliches Versetzen der Grenzsteine widerrechtlich ein Stück Grund angeeignet hat, das zum Anwesen des Landwirts Kottmeier gehört. Ich erhebe daher Anklage... So kam es Schlag auf Schlag im Lauf weniger Tage. Das Drachengold heran. Bogner sah vor sich Armut und Schande. Verzweifelt lief er in den Wald, um seinen merkwürdigen Gesprächspartner zu treffen. Diese letzte Begegnung verlief etwa so. Drache! Wo bist du? Wo bist du? So zeig dich doch um Himmels Willen! Hier bin ich. Schrei doch nicht so. Im Wald dürfen nur die Tiere ihre Stimme erheben. Ja, ich sehe dich nicht deutlich. Ich sehe dich wie durch einen Nebel. Ja, das mag schon sein. Aber es liegt nicht an mir, sondern an dir. Du verlierst die Gabe, Drachen wahrzunehmen. Ich bitte dich, hilf mir noch einmal. Noch einmal, noch einmal und noch einmal. Nein, Bogner. Nein. Ich helfe dir nicht mehr. Du musst mir helfen. Du hast mich ins Unglück gebracht. Nun hilf mir wieder heraus. Ach, habe ich das getan? Ich habe dir alle Wünsche erfüllt. Was kann ich dafür, dass du falsch schwörst? Was kann ich dafür, dass du dich an deinem Nachbarn bereicherst? Was kann ich dafür? Was kann ich dafür? Weiß nicht, ich kann dich kaum noch erkennen. Du zerfließt in der Luft. Es liegt an deinen Augen. Sie lassen nach, Bogner. Du bist so weit weg, so hör doch. Ich höre dir zu. Sieh mal, du wusstest doch, wie ich bin. Denn du weißt ja alles, nicht? Du wusstest, dass es zu schwer für mich war. Darum bist du mitschuld. Oh nein, so genau wusste ich es nicht. So genau weiß man das nie. Es stand bei dir, Josef Bogner, den Josef Bogner zu überwinden. Es stand bei dir, etwas zu erlangen, was allen anderen Menschen versagt ist. Du hast es verpasst. Hilf mir noch einmal, ein einziges Mal. Ich werde dich nicht enttäuschen. Verpasst. Verpasst. Er antwortet nicht. Kannst du mich noch hören? Ich kann dir nicht helfen, selbst wenn ich es wollte. Denn bald wirst du mich nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Schau, der Schaden ist ja nicht so schlimm. Bau dein Haus wieder auf, arbeite, werde wieder der Mann, der du warst. Es wird alles sein wie zuvor. Ein Bauer und der Alltag. Nein, nein, ich will nicht, ich kann nicht mehr. Leb wohl und grüß deinen Sohn von mir. Bleib doch da, sag mir doch, was ich tun soll. Leb wohl. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Jetzt, wo bist du? Hilf mir! Wo bist du? So hilf mir doch! Und damit ist die Geschichte zu Ende. Sie löst sich ins Nichts auf. Genau wie ihre geheimnisvolle Hauptfigur, der Drache. Was soll ich dazu sagen? Soll ich glauben, dass Bogner damals dem Wunderbaren begegnet ist? Wenn ich das tue, so bekommt die Geschichte einen Sinn. Als das Wunderbare sich missbraucht sieht, zieht es sich zurück. Aber in einer Zeit, die der Vernunft gehört, ist es sehr schwer, an das Wunderbare zu glauben. Ich frage mich, ob ich selbst dann daran glauben würde, wenn es mir begegnete. Wenn etwa mein Hund anfing, mit mir zu reden. Würde ich mir dann nicht die Augen und die Ohren reiben und zu mir sagen, du bist krank, du musst einen Psychiater konsultieren. Denn was du da siehst und hörst, das gibt es nicht. Und dies ist überhaupt die Frage. Glauben wir nicht an Wunder, weil es keine gibt? Oder gibt es keine Wunder, weil wir nicht an sie glauben? Sie hörten Drachenkind, dein Vater spinnt von Kurt Kusenberg, Musik Olaf Bienert. Mit Alfred Baldhoff, Karl Hellemer, René Stobrawa, Bernd Rainer Bonkowski, Bärbel Jaschke, Martin Held, Heinz Giese, Wolfgang Kondrus und vielen anderen. Regie Wolfgang Spier. Eine Rias Berlin Produktion aus dem Jahr 1954. Aus demselben Jahr stammt wohl eine der letzten Aufnahmen mit dem Schauspieler Erich Ponto. Er starb am 4. Februar 1954. Ponto spricht jetzt Gedichte von Eduard Mörike und Matthias Claudius. Erinnert sei an dieser Stelle daran, dass in diesem Jahr der 200. Geburtstag von Eduard Mörike gefeiert wurde. Bitte bedenken Sie, dass die Rezitation vor 50 Jahren aufgenommen wurde und für heutige Ohren vielleicht schon etwas fremd klingt. Neue Liebe. Kann auch ein Mensch des anderen auf der Erde ganz wie er möchte sein? In langer Nacht bedacht ich mir's und musste sagen, nein. So kann ich niemands heißen auf der Erde und niemand wäre mein. Aus Finsternissen hell in mir aufzückt ein Freudenschein. Sollt ich mit Gott nicht können sein, so wie ich möchte, mein und dein. Was hielte mich, dass ich's nicht heute werde? Ein süßes Schrecken geht durch mein Gebein. Mich wundert, dass es mir ein Wunder wollte sein, Gott selbst zu eigen haben auf der Erde. Denk es, o Seele. Ein Tännlein grünet wo, wer weiß, im Walde, ein Rosenstrauch, wer sagt, in welchem Garten. Sie sind erlesen schon, denk es, o Seele, auf deinem Grab zu wurzeln und zu wachsen. Zwei schwarze Rösslein weiden auf der Wiese. Sie kehren heim zur Stadt in munteren Sprüngen. Sie werden schrittweis gehen mit deiner Leiche. Vielleicht noch eh an ihren Hufen das Eisen los wird, das ich blitzen sehe. Um Mitternacht. Gelassen stieg die Nacht ans Land, lehnt träumend an der Bergewand. Ihr Auge sieht die goldene Waage nun der Zeit in gleichen Schalen stille ruhen. Und kecker rauschen die Quellen hervor, sie singen der Mutter der Nacht ins Ohr vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Das uralt, alte Schlummerlied, sie achtet's nicht, sie ist es müd. Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch, der flüchtigen Stunden gleichgeschwungenes Joch. Doch immer behalten die Quellen das Wort, es singen die Wasser im Schlafe noch fort vom Tage, vom heute gewesenen Tag. Der Genesene an die Hoffnung. Tödlich graute mir der Morgen, doch schon lag mein Haupt wie süß Hoffnung dir im Schoß verborgen, bis der Sieg gewonnen hieß. Opfer brachte ich allen Göttern, doch vergessen warest du. Seitwärts von den ewigen Rettern sahst du dem Feste zu. O vergib, du vielgetreue, tritt aus deinem Dämmerlicht, dass ich dir ins ewig neue mondenhelle Angesicht einmal schaue recht von Herzen, wie ein Kind und Sonderharn. Ach, nur einmal ohne Schmerzen schließe mich in deinen Arm. an die Geliebte. Wenn ich von deinem Anschauen tief gestillt mich stumm an deinem heiligen Wert vergnüge, dann höre ich recht die leisen Atemzüge des Engels, welcher sich in dir verhüllt. Und ein erstaunt, ein fragend Lächeln quillt auf meinem Mund, ob mich kein Traum betrüge, dass nun in dir zu ewiger Genüge mein kühnster Wunsch, mein einziger, sich erfüllt. Von Tiefe dann zu Tiefen stürzt mein Sinn. Ich höre aus der Gottheit mächtiger Ferne die Quellen des Geschicks melodisch rauschen. Betäubt kehr ich den Blick nach oben hin zum Himmel auf. Da lächeln alle Sterne. Ich kniel ihrem Lichtgesang zu lauschen. Thank you. Der Sämann. Der Sämann sät den Samen, die Erd empfängt ihn und über ein kleines keimet die Blume herauf. Du liebtest sie. Was auch dies Leben sonst für Gewinn hat, war klein dir geachtet und sie entschlummerte dir. Was weinest du neben dem Grabe und hebst die Hände zur Wolke des Todes und der Verwesung empor? Wie Gras auf dem Felde sind Menschen dahin, wie Blätter. Nur wenige Tage gehen wir verkleidet einher. Der Adler besuchet die Erde, doch säumt nicht, schüttelt vom Flügel den Staub und kehret zur Sonne zurück. Der Bauer nach geendigtem Prozess. Gottlob, dass ich ein Bauer bin und nicht ein Advokat, der alle Tage seinen Sinn auf Zank und Streiten hat. Und wenn er noch so ehrlich ist, wie sie nicht alle sind, fahr ich doch lieber meinen Mist in Regen und in Wind. Denn davon wächst die Saat herfür, ohne Hilfe des Gerichts. Aus nichts wird etwas doch bei mir. Bei ihm aus etwas nichts. Gottlob, dass ich ein Bauer bin und nicht ein Advokat. Und fahr ich wieder zu ihm hin, so breche mir das Rad. Ein Lied hinter dem Ofen zu singen. Der Winter ist ein rechter Mann, kernfest und auf die Dauer. Sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an und scheut nicht süß noch sauer. War je ein Mann gesund, ist er's. Er krankt und kränkelt nimmer, weiß nichts von Nachtschweiß und Vapeurs und schläft im kalten Zimmer. Er zieht sein Hemd im Freien an und lässt's vorher nicht wärmen und spottet über Fluss im Zahn und Kolik in Gedärmen. Aus Blumen und aus Vogelsang weiß er sich nichts zu machen, hasst warmen Drang und warmen Klang und alle warmen Sachen. Doch wenn die Füchse bellen sehr, wenn's Holz im Ofen knittert und um den Ofen Knecht und Herr die Hände reibt und zittert, wenn Stein und Bein vor Frost zerbricht und Teich und Seen krachen, das klingt ihm gut, das hasst er nicht, da will er tot sich lachen. Sein Schloss von Eis liegt weit hinaus, beim Nordpol, an dem Strande. Doch hat er auch ein Sommerhaus im lieben Schweizerlande. Da ist er denn bald dort, bald hier, gut Regiment zu führen. Und wenn er durchzieht, stehen wir und sehen ihn an und frieren. Schreiben eines Perfors gejagten Hirschen an den Fürsten, der ihn Perfors gejagt hatte. Durchlauchtiger Fürst, gnädiger Fürst und Herr, ich habe heute die Gnade gehabt, von eurer hochfürstlichen Durchlaucht Perfors gejagt zu werden. Bitte aber untertänigst, dass sie gnädigst geruhen, mich künftig damit zu verschonen. Euer hochfürstliche Durchlaucht sollten nur einmal Perfors gejagt sein, so würden sie meine Bitte nicht unbillig finden. Ich liege hier und mag meinen Kopf nicht aufheben, und das Blut läuft mir aus Maul und Nüstern. Wie können ihre Durchlaucht es doch übers Herz bringen, ein armes, unschuldiges Tier, das sich von Gras und Kräutern nährt, zu Tode zu jagen? Lassen Sie mich lieber tot schießen, so bin ich kurz und gut davon. Noch einmal, es kann sein, dass eure Durchlaucht ein Vergnügen an dem Perforsjagen haben. Wenn sie aber wüssten, wie mir noch das Herz schlägt, sie täten es gewiss nicht wieder. Der ich die Ehre habe zu sein mit Gut und Blut bis in den Tod und so weiter. Eine Fabel. Vor etwa 80, 90 Jahren, vielleicht sind es 100 oder mehr, als alle Tiere hin und her noch hochgelacht und aufgeklärt waren, wie jetzt die Menschen ungefähr, sie schrieben und lektürten sehr,

Der Schauspieler Erich Ponto rezitierte Gedichte von Eduard Mörike und Matthias Claudius in einer Aufnahme von 1954.